Hallo, guten Abend. Gleich mal ausprobieren, ob hier das ganze System funktioniert, so wie es soll. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Man versteht dich gut. Dann bin ich froh. Guten Tag. Oh, guten Abend. Mahlzeit. So. Müssen wir die Shownotes noch schreiben? Ja, schreibst du mal, genau. Oh, das Segel. Das Segel. Das Segelend. Ach, Mann. Rücktaste. Ja, mach mal. Oh, jetzt ist es viel zu dunkel. Ach, was ist das denn? Raus. Ja. Schaust. Ja. Was haben wir heute? Den Juli. Juli. Juli. Ja. 26. Der 26. Ja. 21. Das ist ganz lustig. Ja. Habe ich schon wieder falsch gemacht. Ja. Auf der Schreibmaschine. Soll ich das Tippex holen? Nee, auf der Schreibmaschine ist keine 1. Da muss man was? Immer ach, das da muss L das, nehmen. Das L. Ah, ja. Genau. Das war damals so. Das ne? kleine L. Ja. Genau. Juli 2021. Ja. Null hat es auch keine, also ein großes O. Muss ein großes O. Null. Sehr gut, das sieht gut aus. 4, 8. Ja, und? Ping, jawohl, wunderbar. So, so das klappt ja wunderbar heute, würde ich sagen. Im was machen wir denn als erstes? Klaus. Klaus. Ja. Doppelpunkt. Ich trinke mal einen Schluck. Ja. Schreibst du das auch auf, oder? Nee, das schreibst du nicht auf. Okay. Klaus, Doppelpunkt. Ach nee, du wolltest ja das Intro spielen. Ja, wir haben ja die Band ist ja schon auf Tour. Warte, wir haben ja heute kein Intro, wir müssen das heute alles selber machen. Rücktaste, muss ich... Weil die sind ja schon gekündigt, wir können uns das ja nicht leisten, das ganze Personal jetzt auch noch zu bezahlen. Intro, ja. Genau. Ja, dann machen wir. Sollen wir das gleich mal machen, direkt, dass wir da... Ja, wir müssen ja irgendwie anfangen. Oder? Ja, irgendwo muss man anfangen, ne? Genau. Ja, ich guck mal, ob... Ja, das Wimmerholz stimmt. Ja. So war das. Ja, bist du bereit? Ja. One, two, three, four. Der Backhauscast. Große, zielreiche, sinnvolle Gespräche. Mit Frank und Klaus. Eine Waffeleisen. Das hat doch schon mal gut geklappt. Oh, das hat mir selber gut gefallen, jetzt muss ich ehrlich sagen. Ich glaub, das, an das, der Stelle. Das machen wir jetzt immer so. Das machen wir jetzt immer so. Sehr gut. Prost. Ja. Und schon sind wir mittendrin und nicht nur dabei. Oh, wir sind ein bisschen früh dran, ne? Ja, das macht ja nichts. Aber wir müssen uns beeilen, weil hier vielleicht gleich der Strom ausfällt. Wir sind ja in NRW und im Moment ist wieder es regnet hier. Weltuntergang da draußen. Ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Ist das ein Holzschiff da hinten? Ach, guck mal, die Giraffen. Oh, so toll. Wo haben die denn die Elefanten her? In NRW? Aus dem Kölner Zoo wahrscheinlich. Naja, gut. Ach, egal. Ist so. Ja. Haben wir jetzt was? Ja, Hammer. Intro Hammer, ne? Ah, okay. Ja. Da sind wir schon mal fertig. Das ist fertig. So, was hatten sehr wir? Gut, das passt. Ist ja. Auch noch immer? Ja. Das Hammer. Was fehlt? Gäste fehlen. Gäste fehlen. Gäste. Ah, stimmt. Oh ja, wir haben ja Gäste. Das stimmt. Und wir haben auch. Ja, das. Wir haben mehrere Gäste, aber das ist gut. Heute zu Gast. Ja, wie soll ich das ankündigen? Das ist ja jetzt schwierig. Doch, doch. Wir haben ja jetzt keine Agenda und nichts. Wie machen wir das jetzt? Muss ich kurz überlegen. Man soll Gott für alles danken, auch für die Franken. Herzlich willkommen. Lieber Hans, der Andi heißt. Es hat mich. Und kann ich nicht. Wenn Sie nicht aufhören, hören Sie nicht auf. hört jemand nicht auf. Da hört ja, die wissen schon, dass sie heute Abend kein Tablet und kein Rechner mehr kriegen. Das habe ich euch vorhin schon. Ja. Das ist aber nicht, das ist nicht nett. Nein, das ist nicht nett. Das ist aber auch nicht unser Gast, das ist ein anderer Gast, den wir auch gerne mal gehabt hätten. Das ist der Armin. Herzlich willkommen bei uns in unserer Live-Show. Wir freuen uns, dass wir die Erziehungsversuche mit deinen Kindern hier live mitnehmen können. Das spiegelt das wieder, was wir die letzten 4 Jahre sind das, ne? Oh ja, ich glaube schon. Die letzten 4 Jahre erlebt haben. Man kann da was machen, oder? Man kann auch Leute ruhig stellen. Aber gut, das nehmen wir mal so. Welchen Franken haben wir jetzt hier zu lassen? Also der Hans. Ach, der Hans. Der Hans, der Hans. Als mich, das wäre ja schön. Der Hans, der Andi heißt, der ist. Du kommst aus dem Frankenland, oder? Ja, das lässt sich auch kaum verhehlen, sobald du sprichst. Ja, also das halte ich jetzt aber für eine Lüge, ja. Ja. Ja, hast du heute schon Pommes gegessen? Nee. Nein. Ja, wir grüßen dich ganz herzlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt so richtig schön ist, in der letzten Sendung dabei zu sein, aber das ist jetzt so. Da musst du jetzt durch. Schön dabei zu sein. Es ist nicht schlimm, wenn es die letzte Sendung ist. Ja, das finde ich auch. Weil ich bin mir sicher, es kommt wieder irgendwann irgendwas Neues. Ja? Ja, das ist doch da sehr unzieh, glaube ich, oder? Da weißt du mehr wie wir. Ja, das Internet hat viel Platz. Das stimmt. Also wir haben jetzt Folgendes mit dir vor. Wir werden jetzt ohne weitere Vorrede dich einfach mal vorstellen. Beziehungsweise... du wirst dich eigentlich selber vorstellen, aber das wirst du jetzt gleich merken, wie das geht. Oh, Frank lacht schon bemerkt. Oh. Ich weiß gar nicht, haben wir da einen Jingle für oder soll ich was spielen? Nein, wir haben ja heute. Wir haben keinen Jingle für. Keine Jingles, dann muss ich was spielen. Kaputt! Ja, genau. Ah, die Bankmaschine ist kaputt. Ja. Das große Ausquetschen! Also, wir haben schon ein bisschen was an Equipment abgebaut heute. Das müssen wir da so durch. Ja, das war ja alles nur gemietet. Ja. Ich freue mich heute insofern, dass du da bist, weil du heißt Hans, der Andi heißt. Das heißt, die erste Frage, die sonst immer ein bisschen lame ist eigentlich bei diesem Ausquetschen, ist in dem Fall wirklich mal ganz, ganz toll. Mein Lieber, wie heißt du denn? You can call me L. Nein. You can call me L. Das, nein, machen wir. Nein. Das ist wegen der GEMA. Ja. Ich, also ganz offiziell, ich heiße Andreas. Ja. Also so stehe ich zumindest in den Papieren. Das ist der Name, den deine Eltern für dich gewählt haben. Genau so schaut es aus. Ja. Richtig. Das ist schön. Erklärst du uns, was das mit dem Hans, der Andi heißt, auf sich zu tun hat? Wie sagt man das? Wie es dazu kommt, ja. Genau. Ich war in der Berufsschule vor ein bisschen über 20 Jahren. Ach, ja, gut, ja, haut so hin. Und wer kaut denn da so laut? Ja, wir machen heute, wir haben hier was zum Knabbern. Ah, ja, gut, bestellt. Okay. Ja, ja. Ich habe mir bloß nichts hergeholt. Ich habe mich nicht gekaut. Ja, ganz gut. Ja. Ich habe gerade gegessen, vielen Dank. Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich war in der Berufsschule und wir hatten Blockschule und am Montag damals habe ich mich gleich, erste Stunde war irgendwas, habe ich mich gemeldet und der Lehrer hat mich aufgerufen und sagte, Hans, weil am Freitag zuvor da wohl jemand saß, der Hans hieß. Ach so, ein Klassiker. Gute war, also das war in Straubing ist die Berufsschule, also ist der Name Hans vielleicht ist auch nicht so ganz wenig vertreten. Naja gut, und damit hatte ich natürlich dann meinen Ruf als Hans weg. Oh ja. Und zu diesem Hans, der Andi heißt, es kam eigentlich Hatti damals mit dem Michael Pfaff zusammen, da haben sie sich unterhalten im Podcast Kopfkino und Ohrengewitter, glaube ich. Oh ja, oh, das ist aber lang her. Ja, und da ging es eben, da hatte ich einen Kommentar geschrieben oder einen Audiokommentar oder irgendwas und dann da hatten die beiden sich kurz unterhalten, dann kam vom Hatti der Hans, der eigentlich Andi heißt. Also. Der Hans, der Andi heißt geworden. Ja. So kommt man zu seinen verschiedenen Namen. Ne? Genau. Magst du uns denn mal sagen, wie alt du bist? Vielleicht in der Kategorie morgens um 8, mittags um 12, abends um 18 Uhr oder halt auch ganztägig? Also ganztägig laut Papier bin ich 46. Das ist am einfachsten zu beantworten. Okay. Gestern Abend wurde es länger, da war ich heute Morgen um 8, so ich denke so um die 90. Ja, schön. Wenn ich Frühschicht habe, bin ich morgens um 8 eigentlich ja so, naja, je nach Laune auch so in meinem normalen Alter, also was ich sein sollte. Ja. Ich denke mal so zwischen 30 und 50, je nachdem, er fühlt sich ja nicht immer gleich. mit der passenden Gesellschaft bin ich durchaus erst 15. Vielleicht kommt es heute Abend auch noch so weit, weil ich glaube, da bin ich in ganz guter Gesellschaft. Ja, das ist gut, weil wir sind ja quasi der Kindergeburtstag der Podcast-Szene hier letztens. Das ist ja jetzt mal richtig, ne? Ja. Topfschlagen. Später machen wir auch Topfschlagen. Ja. Würstchen schnappen. Ja, dann machen wir hier ein bisschen. Wo du gerade sagst, ja. Wenn du zur Frühschicht musst, was arbeitest du denn? Ich arbeite ja bei einer großen Firma, die Elektrogeräte herstellt. Ah, in Rotenburg, ob der Tower. Nein, gibt es nicht mehr. Ach so, Quelle gibt es nicht mehr. Wir haben aber für Mann. Die Firma Quelle Kochbullen hergestellt. Ja, ja. Okay. Und jetzt produzieren wir das für IKEA. Ah. Zum Beispiel. Ja, da ist was im Bosch. Nein, das ist eher so im Bereich auspacken, einschalten, Garantiekarte ausfüllen. Alles eingammeln. So. So. Heißt auch mittlerweile nicht mehr so. Nee. Verkaufter Name. Alles. Ja, das hat genau. Bestimmt auch so einen abgefahrenen amerikanischen oder chinesischen Namen jetzt dann mittlerweile, ne? Elektrolux. Elektrolux. Das ist Schwedisch, aber ist egal. Oh, Elektrolux kenne ich aus diversen Hotels. Da gab es kleine Kühlschränke, wo nette Sachen drin waren. Genau. Aber die netten Sachen, die tun wir nicht rein. Ja, das, ich habe mich immer gefragt, warum die so teuer sind, die netten Sachen, die in dem kleinen Kühlschrank sind. Aber der Kühlschrank da habt muss ihr sich ja irgendwie amortisieren. Ja, also, das kann natürlich sein. Wir fragen immer gerne nach dem Familienstand. Und zwar tatsächlich aktuell und gewünscht. Also du hast jetzt alle Türen offen. Gesetz, die Familie hört nicht mit. Ja, das. Auch wenn, das ist ja auch ein gutes aktuell, Out, ist ein gutes Coming Out in so einem Podcast. Oh, war ja. Also ich sitze gerade im Keller. Da geht's schon los. Da gehe ich am wenigsten den Leuten auf den Keks mit sowas. Und außerdem können sie oben alle machen, was sie wollen. Leben alle alten Männer im Keller? Genau. Das hast du aber nett gesagt, ja. Ach, oh Gott, okay. Kühlschrank ist hier, Heizung ist hier. Zitat nach also, mir geht es nicht schlecht. Ja, gut. Also, du bist verheiratet, das höre ich schon raus. Ja, ich bin verheiratet und ich möchte es auch nicht missen. Sehr schön. Und immer noch mit derselben. Ah ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich unbedingt, ne? Kannst du mal den Lothar Matthäus fragen? Der kommt ja auch aus eurer Ecke, ne? Ist ja auch ein Franke. Ja. Nur so nebenbei, nur so. Ich habe mit Fußball gar nichts am Hut. Out of topic. Allerdings, ich glaube, war es nicht. Also bitte, alle Lothar-Fans, mich nicht vierteilen. Es war, glaube ich, Erlangen oder so, woher kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall der Mittelfranke ist er. Ja. Wissenswertes über Erlangen. Ja, Erlangen ja, ist richtig. Ja. Mittelfranken, ach, es gibt Nord-Süd-Mittelfranken? Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Würzburg zum Beispiel ist Unterfranken, Oberfrankenhof, Ecke. Und Mittelfranken. Hof-Kronach auch, oder? Ja, genau. Ja, okay. Und die Bierecke, ne? Ja, Laikheim. Ja, ja. It feels like home. Yes. Genau. Und Mittelfranken, kennen tut man logischerweise Nürnberg, Rotenburg, sowieso. Die Zentrale von Mittelfranken ist allerdings Ansbach. Ansbach, jawohl, ist der Regierungssitz von Mittelfranken. Na, siehste. Ich weiß nicht, warum wir das immer fragen. Wahrscheinlich weil wir es mal irgendwann aufgeschrieben haben. Du meinst, was jetzt Gewicht und Größe? Genau. Ja, da gab so eine Zeit, es gab so eine Zeit, da gab es sogar Podcasts, wo Leute freiwillig abgenommen haben. Und ach, so ein Entfettungs-Challenge. Und mein Gott, ich muss noch 18 Stufen laufen und habe einen kaputten Fuß. Ja, nee, egal. Also. Ja, formuliere jetzt mal die Frage schön. Gewicht. Sehr empfindlich. Gewicht und Größe aktuell und gewünscht. Okay, an der Größe kann ich nicht viel ändern. Es ist 1,83 Meter. Ja. Schon seit mehreren Jahren. Und ich hoffe, das wird sich auch nicht allzu bald ändern. Ich glaube, im Alter lässt es nach. Da wird man kleiner. Ja, gut, ich sage immer, mir fehlen 8 Zentimeter zu meinem Gewicht. Du solltest vielleicht bei Matschwetter. Sehr schön. Bei Matschwetter mit Hunden spazieren gehen, macht dich schnell 5 cm größer. Ja. Ganz schnell. Also mache ich öfters mit. Ja, Gewicht ist, kann ich offen drüber reden mittlerweile, ist bei 86 Kilo, das ist okay. War auch schon mal weniger. Ich hatte allerdings auch schon mal 112. Also die 86 habe ich auf meiner Waage schon lange nicht gesehen. Von welcher Richtung kommend? Egal, die rauscht immer ganz schnell vorbei. Oh, okay. Jetzt schon wieder länger. Bei mir stand letztens Low auf der Waage. Low, ja, Batterie Low. Ah. Genau. Das ist sehr, sehr schön. Whatever Low means. Du hast Untergewicht. Ja, scheint so. Ja. Wohnort haben wir eigentlich schon fast geklärt. Der Schipse Wohnort war irgendwo in Franken auf jeden Fall. In Mittel, Ober oder Unter? Mittelfranken. Mittelfranken. Ja, genau. Mittelfranken. Also du kannst gerne... Wiesheim heißt der Ort. Ja. Also wir bieten auch immer gerne die Möglichkeit an, du kannst, wenn du mal Post haben willst, deine Adresse jetzt hier mal kurz mal vorlesen, damit Leute dir schreiben. Wenn du das, nicht... Ich schätze euch ja da als Firewall sehr. Wenn jemand meine Adresse haben möchte, darf er gerne über euch gehen und ihr dürft sie gerne rausrucken. Okay. Oder so, ne? Sehr gut. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben sogar. Ich glaube, der Ralf hat sie jetzt auch gehabt, wenn er sie noch hat. Stimmt, ja. Natascha fragt gerade die Adresse. Natascha. Natascha 35 aus Novosibirsk sucht einen Mann zum Liebhaben. Und einen Job. Okay, das machen wir nicht. Also das mit dem Job, das kriegen wir hin. Das mit dem Mann zum Liebhaben muss ich selber weitersuchen. Da kann ich ihr leider nicht helfen. Stimmt, das hat man. Das ist, wir brauchen immer gute Mitarbeiter. So, was magst du denn am liebsten essen, wenn du so mal isst? Im Sinne von Essen. Nicht du im Sinne isst schon, oder? Ja, natürlich. Also mit 86 Kilo isst man was. Ja. Ich komme gerade vom Essen und habe lecker gegrillt. Ja, das ist gerade noch hier im Magen. Was esse ich gerne? Ich zitiere in dem Fall gerne immer den Obelix, Hauptsache gut und reichlich. Ja, das ist auch schön. Ja, also ich zähle lieber auf, was ich nicht mag. Dazu gehört Trüffel, Lakritz. Und war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und vielleicht Sachen, die wir hier unbekannterweise, also sowas wie Hund und Katze würde ich jetzt nicht unbedingt probieren. Muss ich nicht haben, wenn ich weiß, was es ist. Du meinst die 18 süß-sauer beim Chinesen ums Eck? Der hat zugemacht mittlerweile. Also Himmel und Erd würdest du aber dann essen, wenn schon nicht Hund und Katze? Wie Himmel und Erd? Oh ja, jetzt. Das sagst du mir jetzt nicht. Wenn so, jetzt kommen wir zu der Abteilung Völkerverständigung innerhalb Deutschlands. Frank, erzähl uns doch mal Himmel und Erd. Wir kommen zum ersten Publikumsquiz in dieser Sendung. Ja, genau, warte, ich mache ein bisschen. Oh, jetzt wird's spannend. Eine Frage an das ganze Publikum. Was genau meint der Rheinländer mit Himmel und Erd? Und jetzt dürfen alle mitmachen, die zugeschaltet sind. Sauerkraut und was war noch? Vielleicht Kartoffelpüree? Panasch, Apfelkompott und Püree. Irgendwas mit Blutwurst. Ja, wer war das? Das war ich. Wer auch sonst? Also ich würde sagen, Himmel und Erd gehört zu den Labskausartigen Gerichten, die bedeutend besser schmecken, als sie aussehen. Ja, also das ist in der Tat Blutwurst. Flönz. Also die Flönz mit Kartoffelbrei. Und Apfelmus. Und Apfelmus. Ich schäme mich gerade. Der, der 300 Kilometer weit entfernt wohnt, der weiß dann eher, wie der nur 50 Kilometer hat. Weil nämlich der Apfel im Himmel hängt und die Kartoffel ist wo? Erd. In der Erde, genau. Was die Blutwurst genau dabei zu suchen hat. Jetzt könnte es sein, das müsste man jetzt mal nochmal eruieren, dass das Bergische Back kocht, ne, da hinten. Oh, das ist jetzt ganz schön weit weg. Die Wortmeldung vom anderen Andreas war nämlich Panas. Warte, ich hole mal. Ob wir das auch gelten lassen können. Kochbuch Bergisch, das hier? Ja, Bergisches Land. Ah, okay. Das nehmen vegane Gerichte, die sie nicht mögen, oder? Ja, ja, okay. Gut. Und Dinge zum Wegwerfen. Und Dinge zum Wegwerfen. Ja, okay, bitteschön. Ich wollte das ja fotografisch festhalten. Kochbuch Bergisches Land. Ja. Ist so ruhig. Ich Copyright 2012. Du hast ihn gar nicht. Doch, du hast ihn doch auf. Doch, ich habe ihn auf. Printed in Poland. Vielleicht um die Zitationsrechte. Ja. Ich versuche mal. Klack. So. Hauptgerichte. Dicke Bohnen mit Speck. Saure Bohnen. Grünkohl mit Mettwürstchen. Wuppertaler Kappes. Rübsti, Zwiebelkuchen, Dippkuchen, Refkuchen, Bottok, Himmel und Ed. Gibbet. So, Himmel und Ed ist auf der Seite 50. Himmel und Ed. Ich lebe vier Personen. Ja. Zubereitungszeit 25 Minuten. Koch- und Bratzeit 30 Minuten. Verzehrzeit 10 Minuten. Ja, wie haben die das denn festgestellt, die Verzehrzeit? Das würde mich mal interessieren. Ja, kommt natürlich darauf an, wer gegessen hat, ne? Genau. Auf die Größe des Löffels vor allem. Einkaufsliste. Mhm. 750 Gramm Kartoffeln. Okay. Salz. Das ist Erde, Salz. Vier große Äpfel. Aha. Ein Esslöffel Zucker. Mhm. Ein Esslöffel Zitronensaft. Vier große Zwiebeln. Aber jetzt 80 Gramm Räucherspeck. Yes! Mhm. Einen halben Ring Blutwurst. Jawohl. Eine Tasse Vollmilch. Mhm. 20 Gramm Butter. Eine Prise Muskat. Und da kommt gar kein Bier rein oder irgendwas? Nee. Nee, das kommt, Bier kommt in den Koch. Das kommt in den Koch. Das weißt du doch. Aber das muss doch da drunter stehen. Das steht hier im Vorwort. Ja. Zu allen unseren Gerichten empfehlen wir. Ja, genau. Das Bergische Land. Das können wir ein andermal vorlesen. Das ist auch ein sehr schöner Text. Das Bergische Land ist eine Region in Nordrhein-Westfalen. Ja, Jean Pütz. Hallo. Das Schöne ist, jeder Backhaushalt hat genau dieses Kochbuch. Genau. Zufällig gab es die wahrscheinlich im Viererpack. Gut, dann war das mit dem Essen geklärt. Das war das Lieblingsessen. Ja, genau. Also, um auch auf die Frage antworten zu können, ausprobieren die dich sicher. Also, hört sich jetzt nicht schlecht an. Ja, ist lecker. Wir lassen dir das Rezept zukommen. Sehr gerne. Dann kannst du das. Moment, in Papierform oder fertig gekocht? Ja, fertig gekocht ist mit der Post ein bisschen schwierig, ne? In dem Brief. Oh. Du weißt ja, wie das aussieht, wenn das ankommt. Nee. Bei deinem nächsten Besuch hier in Wunschheim. Oder du kommst vorbei, dann wird es hier direkt mundfertig gereicht. Lieblingsessen haben wir durch. Das ist ja hier bei uns so ein bisschen wie so ein Freundschaftsbuch. Früher in der Schule gab es das immer, ne? Wo man so. Ich kann aber kein Gedicht aufsagen. Da, soweit sind wir noch. Das kommt die Peinlichkeiten kommen viel, viel später. In jedem dieser vier Ecken soll Liebe drinstecken. Ah. Oh. Super. Liebe, genau. Lieblingstier wäre hier die Frage. Ich habe schon was rausgehört. So? Also, Hund und Katze oder wie? Nein, Hund. Definitiv. So. Hund? Du hast Gassi gehen gesagt. Ich bin davon ausgegangen, dass du nicht mit deiner besseren Hälfte Gassi gehst. Auch. Aber auch? Ich eher so mit, ja. Nein, ich hab selber zwei. Also nicht Frauen, sondern Hunde. Ja? Das ist Hobby und ganz großartige Familienmitglieder, die zwei. Und definitiv dann auch mein Lieblingstier geworden mittlerweile. Für die Hunde Interessierten gibt es da eine zugehörige Rasse oder ist das mehr so quer durch die... Der eine ist ein reinrassiger Mischling. Also ja. Absolut keine Ahnung, was da drinnen steckt. Der andere könnte ein Flat-Coated Retriever sein, also so... Ja, aber der Konjunktiv mit könnte heißt schon wieder so viel, genau. Wie man weiß auch nicht wirklich. Ja. Nein, die sind beide aus dem Tierschutz. Ja, okay, und, das ist gut. Der eine ist, wie gesagt, ich sage immer liebevoll, zu ihm, das ist ein rumänischer Straßenköter. Mhm. Der wissen wir auch nicht, außer dass er relativ klein noch war, als er gefunden wurde. Und von dem anderen wissen wir nur, dass er ungefähr 2 Jahre alt war und in Frankreich an einem Friedhof angebunden gefunden wurde. Mhm. Mehr wissen wir von dem leider nicht. Mhm. Genau. Also okay. Von der Größe her sind sie ungefähr so 55 Zentimeter, knapp 30 Kilo, also keine direkten Schoßhündchen, schon Hunde. Sehr gut. Genaueres, jetzt dachte ich eigentlich, du kommst hier so hintenrum, gibt es denn da dazu auch eine Rasse? Nee, aber einen Podcast hätte ich jetzt da noch vorgeschlagen gehabt. Ja, dann mach das. Du bist ja hier zu Gast, du kannst hier machen, was du willst. Schön, schön, mache ich gerne. Den Auf den Hund gekommen Podcast. Mhm. Ja. Kannst du uns kurz den RSS... Kannst du uns kurz den RSS-Feed vorlesen? Nicht vorlesen, aber ich schicke euch sehr gerne zu. Für die Shownotes. Ich habe mich hier unten bloß nicht sonst außer euch aus dem Internet ausgestöpselt, damit ich hier keine peinliche Depp mache. Der Sicherheit halber sozusagen. Dip-di-di-dip-di-di-dip ist ein schöner Übergang. Dip-di-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-dip-di-d Lieblingsband / Interpret / Musikant? Ganz schwer. Ich bin sehr breit aufgestellt in der Richtung. Ist auch Geschmackssache. Es gibt Tage, da höre ich liebend gern Rock. Quer durch die Bank. Das ist dann auch wurscht, ob das eher Rock ist, also Hard Rock ist, oder ob das Heavy Metal ist. Dann ist es eher Blues. Also dann kann es aber auch durchaus sein, dass ich wieder mehr in die elektronische Musik, so House und so weiter, gehe. Also es ist wirklich ganz ziemlich breit aufgestellt. Was gar nicht geht. Ich musste früher immer viel klassische Musik hören bei meinen Eltern. Und was überhaupt nicht geht, es ist so Folklore, so Schlager. Ja, das ist jetzt was ich nicht hören muss. Da höre ich lieber nichts. Okay. Ja. Also wenn ich jetzt eine Lieblingsband sagen müsste, dann würde ich jetzt fast auf Anhieb erst einmal Richtung Coldplay tendieren. Mag ich eigentlich ganz gerne. Da gibt es eigentlich fast nichts, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Cool. Und da bin ich jetzt blank. Mit Schlager wäre ich besser dabei gewesen eigentlich. Ja, also es kommt darauf an, wie alt sie sind. Ne? Also jetzt das aktuelle Zeug der letzten 20 Jahre. Das. Ein Bett im Kornfeld. Okay, das 25 Jahre. Dann eher ein bisschen sowas wie Peter Kraus oder so. Peter da Kraus, ja. Ja. Achtung, pass auf. Traum. Das Soundboard ist gut diesmal. Ja, ist gut vorbereitet, muss ich sagen. Klingt klasse. Also. Ja, das ist gar nicht schlecht. Lieblingsfilm? Auch Peter Kraus nehme ich jetzt Nein, mal an. Und ein Schloss am Wörthersee. Ach nee, das war Peter Alexander. Nee. Achso, ja genau. Das hatten wir doch neulich erst in dem Podcast hier mit dem Weißen Rössel. Ja, immer gerne. Peter Alexander, ne? Ja. Lieblingsfilm. Schwierig. Ja, kann ja sein, dass der eine, wo du sagst, den kann ich auch mehr wie 10-mal gucken. Oder habe ich schon mehr wie 10-mal geguckt? Habe ich auf jeden Fall, Werner Barth. Und Asterix, sämtliche Asterix-Filme kann ich immer wieder schauen. Immer Asterix. Wieder. Ach, das ist schön, ja. Ja. Mit Frank Zander als Synchronsprecher beim ersten Asterix-Film. Ich weiß gar nicht, wer alles die Synchronsprecher waren. Beim ersten Mal Frank Zander. Der Asterix. Frank Zander hat Asterix gesprochen. Ja, genau. Weil der hatte viel, Frank Zander hatte viel Ahnung über Zaubertränke gehabt damals. Der Zeit. Klaus, was ist denn dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Blues Brothers. Ja, Blues Brothers oder die Rocky Horror Picture Show. Dicht gefolgt auch ist Fleisch ist mein Gemüse von Hans Strom. Okay. Ich dachte jetzt das mit dem Sauerkraut. sämtliche Eberhofer-Filme. Hier, Rita Falk. Das ist auch klasse, richtig. Ja, genau. Rita Falk, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, das ist, da gibt's vieles Schöne. Wenn man Zeit hat, Filme zu schauen. Das haben wir nicht, weil wir lesen ja unheimlich viel hier in dieser Familie. So. Deshalb kommen wir, zum Beispiel Kochbuch Bergisches Land aus dem Regionalverlag. Deswegen kommen wir jetzt gleich zum Lieblingsbuch, falls du eins hast. Kochbuch, ja, hört sich gut an. Kochbuch. Nee, also Buch. ich kann lesen. Telefon, muss sagen. Sparbuch. Ja, Telefonbuch ist gut, ja. Sparbuch eher auch nicht so. Eher nicht. Das ist immer sehr traurig. Ja. Hat, glaube ich, kein Happy End. Kein Happy End. Ja, gibt so ein paar Lücken im Plot wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja. Nee, brauche ich nicht sowas. Nee, also lesen, wie gesagt, wenn ich dazu komme, den Heimatteil der hiesigen Zeitung zu lesen, dann bin ich schon fast glücklich. Ansonsten, Ja. Mir wird hier gerade ein Rezept für Möhrengemüse hingehalten. Das, auch gut. Sahnemöhrchen oder so. Nein. Zum schönen Steak oder so. Ja. Also du guckst noch ein bisschen ins Kochbuch. Hier ist der, du hast den Panas gesucht. Ja, okay, dann erzähl das mal kurz. Nee. Das ist irgendein Innereien, oder? Na, Quatsch. Aber wir haben ja offensichtlich einen Experten zum Thema Panas. Was ist denn das hier noch? Das ist nicht Pansen. Also. Ach, nicht Pansen. Pansen war das. Ach, Pansen war das für die Hunde, genau. Das stinkt ja wie Sau, ne? Oh ja. Da kannst du die ganze Wohnung eigentlich wegschmeißen anschließend. Also, nur im Garten. Pannas, Einkaufsliste. Ja. 300 Gramm Blutwurst. Doch fast. Also ist doch fast wie Himmel, ne? Ja? 300 Gramm Hackfleisch vom Rind. Schön. 300 Gramm Mett. Matt, ich habe ein ganz tolles Buch gefunden. Ah, ja. Mit Matt? Der kleine Matt-Igel immer voll. Das möchte ich gerne hier. Gibt es auf Amazon. Ist eine Adaption auf die kleine Raupe, nimm mal nur mit Matt. Und da ich sehe, dass die Ellie hier im Kanal auch ist, liebe Grüße. Ja, ich überlege mal. Vielleicht gibt es mal ein Päckchen bei Gelegenheit. Soll das so sein. Also, der kleine Matt-Igel immer voll. Wie kam er jetzt drauf? Zum Verzehr Panas in Scheiben schneiden und von beiden Seiten in der Pfanne mit etwas Fett braten. Genau so. Aber wie in Scheiben schneiden? Du musst ja erstmal was zusammen matschen. Du kochst den mal erst. Ja. Da kommt halt viel Buchweizenmehl dran, damit das so eine Masse gibt. Und dann, wenn das dann irgendwie 2 Tage kalt gestanden hat, dann kannst du das braten, das Zeugs. Okay. Ist auch lecker. Und dazu dann Schwarzbrot oder auch gerne Bratkartoffeln wahrscheinlich. Bratkartoffeln Bratkartoffeln gehen im Oberbergischen, glaube ich, immer, oder? Immer. Zu allem. Bräutigapfel, die gibt es ja in jeder verschiedene Variante. Ja. So. Wir waren jetzt beim Lieblingsbuch. Ja. Dann kommen wir schon zur letzten Frage vom großen Backhaus-Cast ausquetschen. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht. Ich habe nur. Das ist ein schönes E gespielt. Ja. Nochmal. Ich kann auch ein E. Du kannst auch, stimmt, du kannst auch ein E. Ja. Ein paar Obertöne anders. Jetzt alle mal, einmal bei 3. 1, 2, 3. Sehr schön. Sehr schön. Also, das läuft für Backhaus-Cast-Core-Podcast. Ja. Hobbys. Du singst wahrscheinlich in einem Männerchor, nehme ich mal an, in Mittelfranken und ihr singt dann so schöne Lieder wie Melosse de Dom in Köln. Ins Land der Franken fahren. Nein. Unsere Nationalhymne, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nein, ich singe nicht mehr. Also nur mein Auto weiß, wie ich singe. Aber ansonsten brauche ich da mehr Promille, damit ich mich dann mal liefern. Oh, da können wir drüber reden. Das ist jetzt, ja, also was machst du? Du hast jetzt ganz viel Freizeit, musst nicht mit den Hunden gehen und auch nicht mit der Frau Gassi gehen. Und arbeiten musst du auch nicht. Und dann machst du was? Hobbys hat doch ein jeder. Ja, natürlich. Also ich glaube, das Lieblingshobby sämtlicher Leute, die gerne Podcasts hören, ich bin auch Geocacher. Ah. Ja. Welche Überraschung. Dann bin ich natürlich auch Podcast-Konsument. Mhm. ja, Hobby, Wohnwagen, ich bastel gern, ich Garten rumwursteln. Mhm. Ich jogge, deswegen sind die 112 Kilo auch irgendwann verschwunden. Ja. Ja, aber ob das Hobby ist, ist natürlich so eine Sache. Ja, ich glaube, Joggen ist einfacher, wenn man es als Hobby bezeichnet, oder? Ich bin passionierter Hobbyjogger. Ja. Ja. Ich das klingt gut. Ich bin pensioniert. Noch nicht. Hobbyjogger. Doch, Jogger schon. Das kann alles noch kommen. Ja, auch Camping klingt auch interessant. Ja, da bist du auch. Da war ich beim Camping-Caravan-Podcast auch schon zu Gast, jawohl. Im Januar diesen Jahres. Beim Campfire 1.0. Ja. Genau, da war ich auch schon zu Gast. Wie was übrigens auch beim Auf den Hund gekommen Podcast. Was auch bestimmt auch ein großartiges Format ist, wenn man es hört. Richtig, absolut. Also ich denke, wenn man sowieso Podcasts hört, allgemein, egal in welche Richtung er geht oder was man sonst für Hobbys hat, ist ja für allen was da. Und für alle, die nicht wissen, was sie hören wollen können, gab es ja bislang euch. Was? So lange gab es ja euch lang für die Randgruppen, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Die sind bei euch perfekt aufgehoben. Da ging es ja um alles. Da ging es um Herrenunterhosen, da ging es um die moderne Hausfrau. Ja. Also Herren, so breit aufgestellt. Ja, also Herrenunterhosen immer mit mindestens zweistelligem Elastangehalt. Das gibt einen sicheren Sitz. Ah ja, gut, okay. Ich glaube, die sind so ausgewaschen, da kann man nicht mehr lesen, was drin ist. Das sollst du auch nicht lesen, das sollst du spüren, mein Lieber. Spüre die Unterhose. Ja. Also wenn ich meine Unterhose spüre, dann zwickt es und das ist dann nicht gut. Dann ist nicht gut. Nee. Dann sollte ich entweder wieder joggen gehen oder mir neue Unterhose zulegen. Dann fehlt das Elastan. Soll auch nicht gut für die Testikel sein. Ja, für die was? Ja. Ach, für die. Richtig, jetzt wo du es sagst. Also, ist schlecht für die Haut. Wir wollten ja auch was mit Beauty machen mal irgendwann. Genau. Wann machen wir eigentlich diese ganze Beauty-Geschichte da, wo wir wollten? In dem Beauty-Packhaus-Castpot. Genau, ich hau mir mal Tzatziki ins Gesicht und schau, wie es geht. Ja. Ich sag ja. Die Möglichkeiten, wären da. Ja, gut, toll. Herzlichen Dank für... Ja. Dass du dich jetzt hier so bereitwillig diesen Fragen gewidmet hast. Und cool, dass du gesagt hast, mein Hobby ist Waffeln backen. Das führt uns nämlich direkt zum nächsten Thema. Genau. Ja, Essen. Essen ist natürlich auch ein Hobby. Ich muss mal aktiv werden. Wir haben heute eine sehr körperlastige Sendung, weil wir zwischendurch immer mal aufstehen müssen. Es ist eigentlich schade, dass das nur ein Audioformat ist. Ja, wir hätten das ja auch auf Twitch machen können. Das wäre natürlich der Brüller gewesen. Aber da muss man Lego zusammenbauen. Ja, vor allem muss man da einigermaßen für aussehen. Ja. Oder du musst irgendwelche Perlenbilder zusammen. Da hätten wir jetzt schon wieder das Problem. Genau. Der Andi hat uns nämlich das Waffeleisen neu verpackt in diesem wunderschönen Karton. Ich versuche das als Fotostory. Ich drehe den mal so rum. Ja, die Adresse mal. Genau, das machst du sehr schön. Genau. Und so, jetzt mache ich ein Bild. Mal gucken, ob man das hört. Klick. Ja, egal. Hast du Ton aus auf dem Handy? Ja, natürlich habe ich den Ton aus, weil ich bin ja Profi in diesem Podcast-Bereich. Es da könnte sein, dass man die Hausnummer noch sieht, aber das ist egal. Ach, das können wir raus. Das können wir rausschwärzen dann. Ja. Aber ich finde schön, dass du das mit dem Mittelfinger zuhältst. Ja, dann ist der war gerade hier. Nee, haben wir schon fertig. Ja, ja, sehr schön. Go also, Green heißt auch noch. So, das heißt, was jetzt passiert, wir werden jetzt ein Päckchen auspacken. Wir packen jetzt live in einem Podcast. In diesem Podcast das Waffeleisen aus. Ich hole mal ein Messer. Ja, hol mal die Kreissäge. Ich mache derzeit ein bisschen Pausenmusik vielleicht, oder? Überbrückungsmusik. Oh, eine Rasse. Schön. Wenn wir so weitermachen, kommen wir nicht zum Auspacken. Wir müssen es ja noch bis 8 Uhr strecken. Ach so, schön. So. Wir haben ja keine Verlosung heute. Oh, eigentlich schade. Ihr hättet doch jetzt so einen schönen neuen Karton. Die Musik ist nebenbei bis jetzt alles GEMA-frei. Das sind nämlich Sachen, die wir selber verbrauchen. Also, haben. Da gebe ich dir direkt recht, Andi. Mit dem Karton hätten wir das Waffeleisen tatsächlich noch mindestens 10-mal verschicken können. Vor allen Dingen hast du umsichtigerweise dieses rote Klebeband aufgebracht, auf dem steht nicht Vorsicht, werfen. Glas. Nicht werfen. Ja, schön, ne? Sehr gut. Dann merkt man, dass du Tiere hast mit dem Nichtwerfen. Das ist gut. Genau. So. Das kostet auch Geld. Ich setze jetzt das Messer an. Weißt du, warum Tiger ihre Kinder werfen und Hühner ihre Eier legen? Kannst du darüber nachdenken? Ja, gut, okay. Ja. Ja, wenn es umgekehrt wäre. Ich setze jetzt das Messer an. Das war immer so spannend an diesen Koch-Podcasts. Die gab es auch mal eine Zeit lang. Ja, viele. Und führe das Messer von der oberen... Wir hätten sogar den Initiator Stipo Kypo hätten wir zu Gast heute, wenn ich das richtig sehe. Der könnte ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie gut das geklappt hat eigentlich. Jetzt muss ich leider mit dem Messer die Faszie hier durchtrennen. Oh, du hast die Aorta nicht. Oh. Ich glaube, das Waffeleisen blutet. Oh, für Frank steht hier mal. Bei mir war es noch ganz. Ich glaube, das ist privat. Das ist nicht auf Seite. Nein, das darf er gerne auch. Jetzt auch. Wir blicken gerade in diesen Karton hinein. Und was sehe ich? Ich beschreibe mal, was ich sehe. Ja, ich mache ein Foto, dann kannst du weiterreden. Ich sehe ein Päckchen in der Größe circa 20 mal 15 Zentimeter. Da steht, also drehen wir es mal rum, für Frank drauf. Damit immer ein Licht der Zuversicht für dich leuchten kann. Ja. Ach, geil. Bestimmt ein iPad. Ich liebe ja Geschenke. Oh, nein. Oh, wunderbar. Und in diesem Päckchen. Oh, warte, muss ich auch, ne? Wir haben ja noch ein paar Gigabyte frei auf dem Buch. In diesem Päckchen befinden sich, ich sag's mal, Teelichte in bunten Kunststoff, wie nennt man das? Also, so, wo die sonst haben, sind die ja so in Alu-Töpfchen, die sind in so bunten Kunststoff. Und eins ist in einem hellen Kunststoff verpackt. Da ist was drauf. Da steht drauf, Seekapelle Bad Windsheim. Das ist bestimmt in Mittelfranken. Genau. St. Kilian Bad Windsheim. Das sind die zwei der großen Kirchen hier bei uns, richtig. Cool. Genau. Vielen lieben Dank. Sind das alle beide zusammen? Ja. Da sind zwei Türme? Nee. Zwei Unterschiede. Spätestens, falls ihr mal ein Bild von Bad Windsheim sehen solltet, das große in der Mitte, die St. Kilianskirche, und die mit dem ganz bunten Turm ist die Seekapelle. Ah ja. Genau. Also wir haben auch noch andere Kirchen, aber allen gibt es eben diese hübschen Kerzen. Da hatte ich dann auch schon... Schön. Im Mai habe ich mal ein Bild gepostet auf Twitter, habe ich eine angezündet und ich glaube ich euch oder sogar den Frank nur allein, weiß gar nicht, markiert gehabt. Ja. Genau, richtig. Genau. Und das ist die zweite, die da mit dabei war. Genau. Toll. Genau. Ganz, ganz lieben Dank. Ich finde das klasse. Sehr gerne. In der Hoffnung, dass sie so brennen dürfen. Genau. ohne dass man wieder was zu befürchten hat. Ja, richtig, ich hab jetzt das Päckchen davon genommen, und zwar war das positioniert auf dem Logbuch des Wanderwaffeleisens, genannt Chroniken von Wanda. Das hat ein ja super, ein super Werk. Also toll, was da alles drinnen ist. Hansestadt Warburg sehe ich hier als erstes. Dann sehe ich hier eine Ode an die Waffel. Ich habe jetzt das Logbuch aufgeklappt. Und die Ode an die Waffel ist unterschrieben mit Gérard Sassé. Gérard. Gérard, trag mal vor. Du kannst das auswendig. Komm, als ob ich das jetzt noch auswendig kann. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Ich kann dir ja mal einen Tipp geben. Es fängt an mit Ich. Ich. Oh ja, das ist ja super. Und es hört auf mit Eierlikör. Eierlikör. Ich liebe Eierlikör. Hervorragend. So. Jetzt brauchen wir nur noch das dazwischen alles. Ich glaube, es ist ein gesundes Rezept, oder? Ich möchte eine Waffel essen, mich gar selbst darin vergessen, sanft und zärtlich reingebissen, möchte ich sie nie mehr missen, am liebsten riesengroß, mit warmer Eierlikörsoße, geformt als Herz mit kleinen Kammern, möchte ich mich an sie klammern. Hübsch garniert für wenig Geld ist die tollste Waffel auf der Welt hergestellt. Mein Rezept, 500 Gramm Zucker. Zucker. Zucker. Danke. 500 Gramm Margarine. Und dann 10 Eier. Immer G und C wechseln. Ja, okay. 10 Eier. Danke. 2 Päckchen Vanillezucker, 1 Kilogramm Mehl, 1 Liter Milch, 1 Päckchen Backpulver, Spezialzutat, 1 Schuss Captain Morgan, den trinkt man gegen die Sorgen, bis spät am Abend, dann ist der Kickelabend, der Captain Morgan. Ist eine prima Spezialzutat, die wir gerne schon tranken. Und danach ein klein bisschen mehr schwanken, wie sich gehört auf einem guten Brot. Jawohl! Jawohl! Dazu selbstgemachten Eierlikör. Schöne Reise, Gérard Sassé. Ja. Großartig. So. Genauso hatte ich dann auch noch in Erinnerung, ja. Ja, danke schön. Hattest du das anders vorgetragen? Schön gesungen. Frau. Damals schön im Podcast gesungen. 1828. Sehr, sehr gut. Völlig ungeprobt. Was? Stundenlang. Das musst du jetzt nicht verraten. Ja, also dieses. Ich hab mich verspielt zwischendurch. Das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt. Das schneide ich raus. Ist das ein schönes Wort? Ja. Schau mal, oh, den kenne ich. Den kenne ich. Das ist ja, das hat ja irgendwie mit Dosen zu tun. Ja, mit Dosen hat das zu tun. Also, das ist eine Stoffpuppe, die wo da Waffeln isst. Die tut da Waffeln essen tun. Ja. Schau. Guck doch. Null. Oh, das war hier das. Oh, hier. Die Waffel mit die rote, Saga. Die rote Waffel. The Waffle that never existed. Ja. Toll. So, guck mal hier. Vor allem, es ist natürlich ganz. Das ist großartig, das in einem Podcast-Format zu machen, das anzugucken. Ich weiß, ihr habt genauso viel Spaß wie wir gerade damit. Aber das ist ja bei diesem Koch-Podcast immer so eine Sache gewesen. Ja, ich weiß, wurde da schon sehr dezidiert genau erklärt. Das sieht jetzt hier ein bisschen schlottrig aus. Ich schau mal die Sahne. Ja. Oh, das muss ich rausschneiden, ne? Ja, das schneiden wir alles raus. So, ja, also, okay, das ist das Logbuch. Ja, auch dabei. Vielen, sehr schön. Vielen Dank an alle, die dort mitgemacht haben. Das ist ein ganz, ganz tolles Werk. Szenenapplaus. Sollten wir tatsächlich mal ein Backhauscast-Meeting hinkriegen, dann werden wir das natürlich ausstellen. Was mir besonders positiv auffällt, ist, es mufft gar nicht mehr so, wie es beim letzten Mal war. Es sind auch keine Fliegen rausgekommen. Die Schokolade, die drin war, die war schon, als ich es bekommen habe. auch nicht weniger geworden. So, ach, das ist eine Tupperdose, das ist die Geocaching-Abteilung. Das ist die Abteilung Geocaching. Kannst du auf Seite oder legen. Oder Geocaching. Ja. Geocaching wird sich nicht durchsetzen. Geocaching. Wird sich nicht durchsetzen. Soll ich die Codes vorlesen, dann können Sie die alle noch schnell. Oh, das ist aber nicht alles Geocaching. Nee. Doch, natürlich hier. Da steht sogar drauf, Travelpack. Und jetzt kommt so eine Nummer. Gerard, darf ich die vorlesen oder komme ich dann in die Geocacher-Hölle? Dosenhaus im Kreis Geocaching. Also hier steht 4711. Ja, das konntest du gerne weitergeben. Kein Problem. Alles klar. Gut. Ja, ich weiß ja, was ich gehört habe. Du hast die 0815 vergessen. 0815 4711, genau. Oh, schau mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das denn? Ja, ich glaube, die muss ich erstmal mit nach Hause nehmen und auch mal den einen oder anderen nochmal locken. Das Problem wird sein, das alles zu fotografieren vorher, bevor das. Oh, Dosenhausen-Kreis Geocaching. Vielen Dank, Traveling Jack. Der ist ja toll. Der gefällt mir gut. Ich lese auch nicht vor, was draufsteht. Hast du doch schon. Also, Dosenhausen-Kreis Geocaching. Ja, aber hinten, das darf ich ja nicht lesen. Hier dieses, jetzt hat man gerade eine kurze Unterbrechung, das tut mir leid. Cash Frequenz. Na, das ist also aufgemacht wie so ein Ortsschild, um das jetzt kurz versucht, lautmalerisch auch darzustellen. So, ja. War nicht schlecht. Ich habe das ja mit dem noch nicht so wirklich verstanden. Was? Geocaching, aber. Ja, gut, das machen wir, wenn wir beide in Rente sind, dann können wir in aller Ruhe, dann gehen wir zweimal. Sollte sich mal meine Twitter-Bio diesbezüglich ändern, habe ich einen Exklusivkursus beim Andreas, der auch tatsächlich Andreas heißt, bekommen. Stimmt, ja, das ist gut. Aus Dosenhausen. Der heute sehr still ist eigentlich. Wir hatten auch gesagt, jeder darf, aber wie das immer so ist. Ja, lass ihn mal. Oh, da ist ja sogar ein Waffeleisen drin in dem Päckchen. Da ist ein Waffeleisen drin. Und es ist auch erkaltet schon. Das habe ich noch nie gesehen live. Ne? Echt nicht? Nein, wann denn? Soll ich es mal hier auspacken? Weiß ich nicht. Hast du jetzt Teig vorbereitet? Nee, habe ich nicht gemacht. Haben wir doch nicht. Da kriegen wir jetzt keine Waffe. Nee, nee. Da müssen wir weiter Chips essen. Da müssen wir Chips weiter essen. Also sauber genug ist es definitiv. Man könnte es durchaus. Das stimmt. Das müssen wir direkt lobend erwähnen. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, es wurde definitiv verwendet oder zumindest hat jemand Teig drüber gekleckert. Aber es ist da im Superzustand. Das gibt es noch jetzt fast verwendet. Extra Adresse auf wohl separat nochmal geschickt. Das war auch ganz witzig. Ja. Hier ist jetzt ein zweites Kartönchen enthalten. Ein Karton im Karton. Und darauf steht Music Store. Ja, das 3 Jahre Garantie. War ich sehr überrascht, als das plötzlich bei uns auftauchte. Ja. Habe ich mich auch gefreut, ja. Das war dann nämlich, so der Nachschlag sozusagen. Da kam nämlich nochmal ein Nachschlag. Warum hat denn keiner die Bonbons gegessen, die da drin sind? Die wären doch schlecht. Ich habe gesagt, ich habe mich zurückgehalten. Ich weiß nicht, wer die da rein hat. Also von mir stammen sie nicht. Ja, aber schön. Ne? Der das da reingemacht hat, mag er was dazu sagen? Wer hat die denn da reingemacht? Weißt du das? Es traut sich keiner. Vielleicht ich stelle gerade erschreckend fest, dass ein Teil des Wanderwaffels. Ich sollte nicht lesen. Ach so, jetzt weiß ich, wer es ist. Aber ihr nicht. Das verraten wir auch. Für mehr Schokolade im Podcast. Ja, das schicken wir der Lotti. Sehr schön. Die CDs sind immer noch drin. Die wollte auch keiner haben. Die CDs wollte ich nicht. Sind die so grauslich? Hat da einer reingehört von euch? Nein, ich habe mich nicht getraut. Nee? Von den anderen. Das Feedback ist heute wieder toll, ne? Von den Leuten, die zuhören. Also ich habe mich da schon immer drüber gefreut. Die müssen ja auch irgendwann haben. Dass da so viel. Ach so. Meinst du, die essen alle zu Abend gerade? Oder muss man das persönlich die Leute ansprechen, um eine Nachricht zu. Ich weiß nicht. Gut. So. Ja, schön. Genau. Nicht toll. Dann packe ich diesen Karton jetzt wieder hier rein. Ja, mach mal. Rein. Ja, wunderbar. Ja, toll. Ach, das hast du aber schön verpackt, Andreas. Ja. Das ist toll. Ja, wie gesagt, der alte Karton oder der weit gereiste Karton, ich weiß nicht, wie weit er schon gereist war, aber der sah mir sehr labil aus und außerdem eines Wanderwaffeleisens definitiv nicht mehr würdig. Nicht mehr würdig. Absolut nicht. Ich meine, ihr soll ja auch einen guten Eindruck davon bekommen, ne? Wenn es dann wieder ins Headquarter kommt. Das sollte schon gut aussehen. Also das ist dir auf jeden Fall gelungen. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben. War stets bemüht. Er war stets bemüht. Ja. Dann, magst du den wieder? Ich stelle das wieder. Hat der ist wirklich super stabil. Ja. Da würde auch die Wanderfritteuse reinpassen. Wo habe ich jetzt was verraten? Die Wanderschreibmaschine. So. Bing. Prima. Ja, also wir haben jetzt festgestellt, dass du das super verpacken kannst, dieses Waffeleisen. Oh, danke. Also irgendwas muss ich ja auch können. Ne? Hast du denn außer das Waffeleisen zu verpacken auch noch was anderes damit gemacht? Ja, ich habe es ja auch, wer bei Twitter ist, vielleicht hat man es gesehen. Ich habe es auf jeden Fall aufgeheizt und es dürfte mit meinen eigenen zwei Waffeleisen zusammen im Trio sozusagen Waffeln backen. Ja. Ich habe es mal genannt Waffeleisen-Coaching sozusagen. Ja. Hat es aus der großen weiten Welt erzählt. Und dann stellt euch vor! Dann kommt er mit Zwiebeln. Und Speck. Da hat er ja ein Ding. Der klebt mir bis heute zwischen die Zähne. Ist das Waffeleisen eigentlich mit der Losfee verwandt? Ja, ja, die sind entfernte Verwandte. Das sieht man auch jetzt, wo es Geschlechtsreife erreicht hat. Die Losfee? Nein, das Waffeleisen. Ach so. Und es war Sommer, das erste Mal im Leben. Und es war Sommer, das allererste Mal. Und als ein Mann die Sonne aufging. Und es war Sommer. Geh mal Vorsicht, richtig. Ach, das ist so schlecht gespielt, da erkennt die GEMA gar nicht, was das war. So. Wir haben ja extra diesen Ketchup gekauft und keine Nachricht. Ja, Tabaluga-Ketchup gekauft. Herrn. Peter Maffay, wenn du das hörst, ruf mich an, ich warte immer noch. Gitarre ist gestimmt, ich bin bereit. Und danach schick die Rechnung von der GEMA, aber erst anrufen. Oder schick noch einen Karton von dem Tabaluga-Ketchup. Peter, das kann man alles in der Kommunikation klären. Wir sind Nachbarn, du wohnst in Tutzingen, ich wohne in München. Das ist mit der S-Bahn zu erreichen. Wenn sie fährt. Ich bin gleich da. Wenn du zahlst, nehme ich auch ein Taxi nach Tutzing. Ja, aber das ist ja mein privates Problem. Aber das wollten wir gar nicht. Wollen wir jetzt gar nicht hier besprechen. Ja, genau. Wollen wir jetzt Peter Maffay? Sind wir ein bisschen raus, ne? Erstmal durchatmen kurz. Sehr schön. Waffeleisen-Coaching. Waffeleisen-Coaching. Irgendwo in der Ecke. Ja. Genau. Mein gutes altes Sendung mit der Maus, Waffeleisen, dürfte da auch mal zeigen, was es kann. Ja, backt das denn Mäuse oder tatsächliche Waffeln? Oder? Das backt Waffeln in Maus-, Elefant- und Ente-Form. Ach. Das war ein Geschenk zu unserer Hochzeit, anno dazu mal. Cool. Ja, das Gute ist jetzt seit 2001 in Gebrauch. Ja gut, die Sendung mit der Maus hatte ja jetzt Geburtstag. So. Richtig. Genau, 50. 50, ne? Ja. Jawohl. Ja. Ah, da seid ihr schon 50 Jahre verheiratet. Nein. Nicht ganz. Das ist cool. 46 Jahre alt, 50 Jahre verheiratet, ist auch gar nicht jeder. Die waren sich schon vorher versprochen, hat man früher auch in Deutschland so gemacht. Ach, das war schon ganz von vorher eingefädelt. Dann kaspern die Eltern das aus? Geschickt eingefädelt. Sie haben sich etwas, also die Schwiegerleute haben sich da etwas vertan. Sie sind bloß 5 Jahre zu spät dran gewesen, aber wir haben immerhin sogar am selben Tag Geburtstag. Also, wer? Die Schwiegerleute und du? Nein, meine Frau nicht. Echt? Das ist ja grandios. Haben wir ganz gut legen lassen. Das spart unheimlich Geld, oder? Hätte ich jetzt auch den Hochzeitstag auf den Tag verlegt. Also, das ist die Idee. Mensch, also, da hätten wir früher drauf gekommen. Ja, dann heiratet sie doch nochmal. Also gemeinsame Geburtstage hätte ich ja bei den Schwaben erwartet eigentlich, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile hier schüren zu wollen. Also ich sag mal so, wo ich jetzt wohne, ich auf die Arbeit sind es 25 Kilometer, 30 Kilometer knapp und da ist dann gleich die Grenze ins Schwabenländle. Ja. Weißt du? Ja. Also so weit ist es gar nicht weg. Bist schon nah dran, gell? Schwabenländle. Erwäng, ja. Jo, sehr schön. So arg weit, ja. Ja, sehr schön. An dieser Stelle, ja, wer also dem Backhaus-Cast ja schon viele Jahre treu lauscht, der weiß, dass wir an dieser Stelle ja immer die Auslosung des Wanderwaffeleisens gehabt hätten. Yeah. Ja, leider. Das findet jetzt nicht statt. Und damit hat die Losfee ein Problem. Und ich habe mit der Losfee ein Interview aufgezeichnet und sie zu diesem Dilemma befragt. Nicht wundern, das ist mit ganz preiswerten Mitteln entstanden, dieses Interview. Und es rauscht ein wenig. Band ab. Hallo, Losfee. Hallo. Ach, ist das schön. Ja. Wir haben die DBX-Taste dann doch noch gefunden am Aufnahmegerät. Ich spiele das Interview dann jetzt von vorne ab. Liebe Losfee. Ja, bitte. Da wir dich ja nun im Backhaus-Cast nicht mehr als Losfee einsetzen können und dich betriebsbedingt gekündigt haben. Ja, das ist aber auch eine Schweinerei gewesen, betriebsbedingt. Wo kommt man denn da hin? Ja, aber was wollen wir machen? Ne? Jetzt wird das ja nicht mehr verlost. Ja, auf jeden Fall, du hattest dich ja dann, hast du mir geschrieben, beim Arbeitsamt gemeldet und die haben dir verschiedene Umschulungen angeboten. Magst du mal erzählen? Ja, das kann ich ja auch gerne hier machen. Also zunächst einmal war ja da die Frage der Eignung und als Fee, da habe ich mal erst einen Umschulungskurs in Anspruch nehmen sollen, bei dem ich folgende Aufgabe hatte. Ich sollte bei Menschen erscheinen und sagen, hallo, ich bin die Losfee. Und schon war ich durchgefallen, weil ich bin ja gar nicht mehr die Losfee. Ich bin die Fee. Du hast jetzt drei Wünsche frei. Das war die ganze Umschulung. Ich muss mir nur abgewöhnen, das mit dem Los zu sagen vor der Fee. Und mit diesem, du hast jetzt drei Wünsche frei. Natürlich hat sich einer gewünscht, so lange zu leben, bis Schalke 04 mal deutscher Meister wird. Ja, klar. Irgend so ein Wissbold ist ja immer dabei. Naja, also wenn das mein zukünftiger Job sein soll, dann weiß ich nicht. Also habe ich einen Trommelworkshop noch belegt. Und in diesem Trommelworkshop habe ich gelernt, wie man japanisch trommelt. Ja. Weil ich eine Beule reingehauen habe. Aber es klingt wunderbar. Wunderbar klingt es. Also. Du kannst doch hier nicht meinen schönen Topf so verbeulen. Top klopfen. Tatsächlich klingt er besser wie vorher. Ja, ich freue mich jetzt schon, wenn er demnächst wieder aus dem Schrank fällt. Oh. Klingt angenehmer wie zuvor. Das hast du gut gemacht, Los. Ja, bitteschön. Hab ich doch gerne gemacht. Die Umschulung hat sich definitiv gelohnt. So. Ja, besonders fürs Arbeitsamt, nicht wahr? Da haben sie wieder einen von der Liste runter. Arbeitslose Losfee wird nicht mehr gesucht. Ich meine, ich könnte natürlich auch bei Podcasts anfangen, die irgendwie was mit Caravaning machen. Aber die haben ja eigene Losfees. Die wollen mich bestimmt nicht. Naja, was willst du machen? Wir können ja mal mit Marco reden und ja, das könnte ja vielleicht, dann muss nicht Tanja immer. Genau. Ja, Oh, lass es dir gegönnt sein. Es kann auch mal ein bisschen Fee sein. Ich mache jetzt noch ein Add-on zu meinem Trommel-Workshop, ein Klingel-Workshop. Klingelt toll. Steht Meinel drauf. Ist Meinel-Klingel. Kommt aus China. Ja, das ist so das, was ich jetzt dann demnächst tun werde. Ach so, du willst das fotografieren, Klaus? Mensch, das war doch ein aufgezeichnetes Interview. Ach so. Das hat keiner gesagt. Ja, Mann, Mann, Mann. Das ist hier was. Wo ist denn hier? Wie geht's Regie? Wie geht's denn jetzt weiter? Hallo Regie. Wir spielen erstmal ein bisschen Pausenmusik kurz ein. Bitte noch Bier im Kühlschrank. Ja, ja. Auch klar. Ist der Podcast eigentlich schon vorbei jetzt oder geht es wieder noch weiter? Weiß ich nicht. Los, los, los. Mach mal alles. Das ist gut, nicht wahr? Ja, super. Das ist ein schöner Rhythmus. Ja. Okay, jetzt Britsch. Britsch? Ich spiele keine Karten. Ach so. Ja, ich möchte mich dann auch bei der Zuhörerschaft bedanken. Für die zahlreichen Zuschriften an meine E-Mail-Adresse losfee@backhauscast.com-de/fragmeinhund, wie ich heiße. Oder wie war das? We left our dog in the building somewhere. Stories my dog told me. Stories my dog told me.com. I always forget these things. Ja, liebe Losfee, wir danken dir auch. Ganz herzlich, über ganz streng mit der Losfee. Und damit sagen wir Servus zur Losfee. Das war sehr, sehr schön. Juhu. Herzlichen Dank. Oh. Ja, das kommt tierisch auf der Aufnahme. Das ist ein ganz schönes Instrument hier. Schaut ein bisschen aus wie ein Teesieb, oder? Und was ist da drin? Das ist auch ganz so. Sind da Goldzähne drin, oder? Du sagst Teesieb. Ich habe das von einem Herrn Karthäuser geschenkt bekommen. Deswegen passt Tesi auch ganz gut. Namen sind rein erfunden und haben nichts mit lebenden Personen zu tun. Crashbomb bringt Ramstick geben, ja. Sehr schön. Ja. Das war der dazugehörige. Sehr gut. Ja, gut, dann haben wir die Losfee schon mal jetzt auf jeden Fall in Rente. Dann kommen was wir jetzt macht zu denn eigentlich der Kameraauszubildende? Ja, der hat seine Ausbildung schon lang als Kamerakind abgeschlossen. Hm? Ah ja. Genau. Und wird jetzt seine weitere Ausbildung im Real Life abschließen. Genau. Der macht jetzt Unterwassertöpfern. Das ist was ganz, ganz Neues. Das ist der heiße Scheiß gerade. Interessant. Ja. Aber das erzählen wir auch ein andermal, würde ich sagen. Gut. Jetzt müssen wir übers Waffeleisen noch reden, ne Frank, oder? Ja, jetzt müssen wir über das Waffeleisen reden. Wir haben folgende Idee erarbeitet. Wir würden das Waffeleisen für einen guten Zweck hergeben. Und die Idee ist folgende. Wir machen für das Wanderwaffeleisen einen Moneypool auf. Bei PayPal. Viele werden es schon kennen, wie das geht. Ansonsten ist es ganz einfach, gibt es einen Link, kannst du eine Summe eingeben und dann läuft die da auf so ein Depot oder irgendwas, sage ich jetzt erstmal. Ne? Ein Pool quasi. Und der die höchste Summe da einzahlt, wäre die Idee, der bekommt das Wanderwaffeleisen. Kleiner Hinweis unsererseits, wäre natürlich geschickt, keine geraden Beträge zu überweisen. Ja, und zum weiteren Disclaimer, das rosafarbene Wanderwaffeleisen Elektrogerät der zweiten Generation. Ja, um das geht's, genau. In einem Umkarton verpackt. Original verpackt, kaum gebraucht. Nicht enthalten sind die Sammelsurien dieses Kartons. Ja. Wir haben die Freigabe vom Ralf, ja. Der das ja angeschafft hat. Und den würde ich jetzt mal einfach aufmachen, den Moneypool, und dann schauen wir mal, was sich da tut. Und was wir dann mit der Kohle machen, das erzählt der Frank euch jetzt. Genau, die Idee hatten wir ja schon länger. Da war so mit Hochwasser und so noch nichts gewesen. Und wir würden uns gerne beteiligen an einer Aktion, die die liebe Uli vom Uliversum kurz vor Weihnachten gestartet hat. Und zwar hat die dort ein wunderschönes Buch verlegt und hat die Einnahmen, die sie daraus generiert hat, eines Vereins, der sich für krebserkrankte Kinder engagiert, gespendet. So, und da würden wir das Geld auf den Moneypool auch drauf werfen. Das heißt, sprich, wahrscheinlich über die Uli oder direkt an den Verein, an diesen Verein dann dieses Geld, welches auch immer das ist. Das ist jetzt egal, ob das jetzt 2,32 Euro sind oder in Summe noch deutlich mehr. Das würden wir einfach gerne dann dorthin geben. Ja. Genau. Und die höchste Spende? Die höchste Spende gewinnt das Waffeleisen. Genau. Wir senden es dann zu. Und zum Zeitrahmen dieser Verlosung haben wir so gedacht, wir lassen das Ganze mal 6 Wochen laufen. Genau. Und das wäre ja so im Durchschnitt des Wiedererscheinungsdatums eines Backhauscasts. Und genau, und würden dann den Moneypool schließen, den Gewinner verkünden und dann uns noch was einfallen lassen, wie wir euch das transportieren, wie es dann mit dem Waffeleisen weitergegangen ist. Das kann man visuell, audiovisuell, ja, oder im Audioformat machen. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Das entscheiden wir dann. Genau, ja. Den Link wird es über Twitter und auf der Homepage geben für den Moneypool. Und mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen. Wir würden uns freuen. Ja, ich glaube, wir müssen nicht großartig erwähnen, dass uns das Thema Krebshilfe in irgendeiner Form am Herzen liegt. Ja, ich fand es ja schon doof. Und, ja. Das müssen wir an der Stelle nicht weiter ausarbeiten. Wenn es ein Kind erwischt, ich glaube, da fände ich es noch döver. Ja. Dinge, die Welt nicht braucht. Ja. Genau. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Plan. So wird es gemacht, so mit dem Waffeleisen. Genau. Die Losfee hat auch genickt. Und von daher legen wir jetzt ein kurzes Meditationssekündchen ein. Schließe deine Augen und spüre deine rechte obere Augenbraue. Obere Augenbraue? Nicht die untere. Du meinst mit die mit dem entzündeten Piercing dran? Genau. Das hat schon was Meditatives, ne? Ja, die Uhr tickt herrlich bei euch im Hintergrund. Das gehört dazu. Das ist der Deckel eines AMC-Tons. Ja. Nur vom Feinsten hier. Hat sie auch so ein bisschen. Ich habe nur Glasdeckel, die klingen nicht so schön. Der hat sogar eine tiefen Unterton. Ja, vor allem haben wir festgestellt, dass das ein Glas, ganz glockenklares Glas, glockenklares E ist. Sofern das ein E ist. Natürlich ist das ein E, ist eine Gitarre und die oberste Seite von der Gitarre ist immer ein E. Ach so. Lass mich mal einen Knopf drin. Ist scheißegal. Die oberste Seite ist immer ein E. Ich hole jetzt ein Stimmgerät und überprüfe, ob das ein E ist. Nein, das tue ich nicht. Klugscheißer-Modus wieder ausgestattet. So. Jetzt war ich gerade die Trommel gefunden. Ja, jetzt war es zu spät mit der Trommel. So, dann haben wir das. Shownotes haben wir auch schon geschrieben. Ach, ich spiele übrigens kein Instrument. Also, falls das irgendjemanden interessiert sollte. Ja, sonst hättest du das bestimmt. Ja, du kannst dir alles erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Wir hören gerne zu. Das ist schön. Ist überhaupt kein Thema. Mir ist bloß gerade aufgefallen, bis auf das, dass ich mal G gesungen habe, ist eigentlich musikalisch. Also ich kann nicht mal Noten lesen, wobei das ja viele große Künstler auch nicht unbedingt müssen. Richtig. Ja, also, aber ansonsten, leider Musikinstrument ist mir nie irgendwie was zugeflogen. Also ich, wenn euch dann höre, dann denke ich mir schon immer, das wäre schon geil, wenn man es ein bisschen so gut könnte. Aber lustig ist ja auch zu sagen, mir ist als Musikinstrument ein Klavier zugeflogen. Ein Klavier. Gut. Hoffentlich war es ein Flügel. Ja, es sollte ein Flügel. Sehr gut. Schön. Und schwupps spielt man Harfe. Ja. Maultrommel hatte ich mal. Sehr gut. Ja. Das sogar. Mit einer Maultrommel konnte man immer Flip von Biene Maya schön nachmachen. Ja, stimmt. Das war der Grund, warum wir mal Maul getrommelt haben. Ja. Ich habe auch eine Maultrommel. Maul getrommelt. Oh, auch immer gern genommen, ja. Oh, jetzt sind aber die Pferde mit mir durchgegangen. Oh. Ein Schelm heute. So. Wir haben einen Einspieler. Ja, hallo ihr Lieben. Jetzt melde ich mich doch noch, obwohl ich gesagt habe, ich schaff's nicht, einen Audiokommentar zu schicken. Aber ich schaff's nicht, keinen Audiokommentar zu schicken. Ich bin echt viel beschäftigt, will aber jetzt nicht rumjammern, so zwischen zwei Übereinheiten mit dem Englischhorn möchte ich euch grüßen, ganz, ganz lieb und euch danken für eine tolle Podcast-Zeit. Die Backhaus Brothers. Immer wieder habe ich es verfolgt, meistens offline, komme aus zeitlichen Gründen selten dazu, online zu hören. Heute Abend soll die letzte Sendung sein, auch da bin ich schon wieder eingespannt und werde es dann nachhören. Eine tolle Zeit mit den Backhaus Brothers, meistens Klaus und Frank, manchmal aber auch der ein oder andere oder die ein oder andere von den anderen Brüdern mit dabei, wie es ja mal gedacht war, mit 5 Geschwistern, hat nicht geklappt, weil auch die alle einfach viel zu tun haben. Mei, der Tag ist halt einfach nicht länger, wie er ist. Das geht uns, glaube ich, allen so. Es war aber wirklich ein launiger Podcast, mit meinem Lieblingspodcast in der Zeit. Bin mehrmals auch Gast gewesen. Ich durfte auch mal Quiz machen, ein oder zweimal. Und das hat alles riesig Spaß gemacht. Und dann merkt man schon, wenn jetzt rumgebastelt wird und Konzept geändert und das große Ausquetschen haben wir noch versucht. Und dann geht's aber dann doch dahin. Irgendwann scheint die Luft raus zu sein oder auch die Zeit. Vielleicht erklärt ihr das heute Abend anders. Vielleicht erklärt ihr aber auch gar nicht. Man muss sich nicht erklären. Ich bin dankbar für schöne Podcast-Folgen. Ich bin traurig, dass es in der Form keine weiteren gibt. Aber wer weiß, vielleicht gibt's mal was anderes. Scheint ja eine große Podcast-Müdigkeit momentan zu sein. Die Uli vom Universum hat auch irgendwas geschrieben, dass da nichts mehr kommen soll und so. Einer nach dem anderen verschwindet dann und ich versuche irgendwie dabei zu bleiben, habe auch keine Zeit und werde heute Nachmittag, bin ich länger mit dem Auto wieder unterwegs, entgegen meiner Überzeugung vom Auto aus podcasten. Quack, quack, quack, jetzt mache ich ja schon wieder einen Podcast im Podcast, das soll also nicht sein. Das Wanderwaffeleisen habe ich auch gehabt. Ich habe es mit Klaus zusammengeputzt, als es mal ganz eklig aus Baden-Württemberg zurückkam. Wir haben die TBs drinnen gelockt. Wir haben uns das alles angeschaut. Wir haben es verschickt. Wir haben es auch für viel Geld ins Ausland geschickt. Eine völlige crazy Idee und viele, viele Leute haben mitgemacht. Fantastisch. Also danke auch allen, die das so toll durchgehalten haben. Und jetzt gucken wir mal, was mit den Travel Bugs in dem Wanderwaffeleisenbox passiert. Also sie hat ja mal angeboten, Klaus kann sie gerne mit nach München nehmen und dann schaue ich mal, dass ich die in ein schönes Travelbug-Hotel unterbringe. Dann könnten die wenigstens weiterleben und weiterreisen. Das Wanderwaffeleisen setzt sich jetzt zur Ruhe. Das ist ja auch schon das Waffeleisen 2.0. Ich denke, es geht noch. Irgendwo wird es landen, dauerhaft, und vielleicht da noch in Erinnerung Waffeln gebacken werden. Für heute mache ich Schluss. Ich muss jetzt auch wieder weiter üben und dann nachher fahren. Ich wünsche euch heute Abend eine schöne letzte Folge. Hoffentlich launig, wie immer. Lasst es euch gut gehen und lasst euch auch die Laune nicht verderben durch was auch immer. Liebe Grüße, der Oboman. Ja, so. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an den Christian Deck. Man merkt, da hatte ich auch schon ein bisschen so identifiziert mit dem Backhauscast. Ja. Genau. Wir haben dann noch ein Wir haben noch. Ja, schön. Ja. Ja. Nein, immer ein gern gesehener Gast, auf jeden Fall. Gut. Ja, und da hat ja auch das eingesprochen. Das große Backhauscast. Zum Beispiel. Ja. Genau. Das Fintölke-Quiz. Christian sagt Dankeschön. Wir sagen auch Dankeschön fürs Hören, lieber Christian. Die Steffi sagt auch Dankeschön. Ja. Dankeschön. So nämlich. So, ja. Ich finde gut, wenn wir nicht zu viel Worte machen. Ich fand das toll, als uns das erreicht hat. Das fand ich toll. Die Viola sagt bitte. Bitteschön. Jetzt könnte man natürlich die Steffi sich mit der Viola Dankeschön. Unterhalten lassen. Bitteschön. Viola. Dankeschön. Da willst du doch bestimmt. Oh, unbedingt. Sag ich doch. Und Viola, was meinst du? Du machst das jetzt doch bestimmt weiter mit dem Backhauscast, ne? Irgendwie mit deiner Schwester zum Beispiel. Auf keinen Fall. Okay. Okay. Und? Ja. Was willst du machen? Ich muss dann nochmal umhören. Ich denke, der Hans, der Andi heißt, der übernimmt das Format an der Stelle. Der wollte sowieso auch selber noch einen Podcast machen. Und, dann, der Sendeplatz wäre frei. Ja, also diese Buchstaben sind mir viel zu groß und das würde ich nie schaffen. Das wäre ein billiger Abklatsch. Nein. Es kam nie was Besseres nach. Nee. Was haben wir jetzt? Oh, jetzt steht hier Open Mic. Jetzt wird es spannend. Ja, die haben sich doch alle gar nicht getraut vorher schon. Ich habe gar kein Mic zum Openen. Das nee, die sind ja alle auf Sendung. Es müsste ja halt keiner sein Mikrofon. Wir machen ein bisschen Hintergrundmusik. Wer jetzt was sagen möchte, der sagt es jetzt oder schweigt für immer. Schön war's. Sehr schön. Werde euch vermissen. Schön war es mit Wanda im Stadion. Oh ja, schade, werde ich sehr vermissen. Ja, es war immer für einen Lacher gut. Oder zwei oder 30. Für viele Lacher. 42. Yeah. Mindestens. Pro Stunde. Und wo ist das Quiz? Tölke. Ein letztes Blöpp. Auch großen Spaß gemacht. Ja, so. Meistens schon. Ja. Meistens. Man hat auch gemerkt, ihr seid da voll dabei mit Herzblut und es war wunderschön. Vielen, vielen Dank für die vielen Stunden. War phänomenal. Ja, Dankeschön. Gut. Jetzt haben wir einen ganz schönen Punkt. Ja. Das ist ja, niemals geht man so ganz. Das ist Unstrude. Ja, Unstrude, ja. Eins meiner Lieblingslieder. Oder uns Wolfgang und. Wolfgang, Tommy Engel und Tommy, Trude. Ja, genau. Einer von den dreien hatte dann die Idee, dann die Trude singen zu lassen. Niemals geht man so ganz. Genau, so ist das ja auch. Der Feed bleibt bestehen, oder wie sagt man? Online und wird nicht geändert. Doch. Auf Sendung. Bleiben. Einfach bleibt. Ja. Außerdem kommt ja vielleicht hier noch ab und zu was von Frank Fuchs persönlich. Ne? Wir senden nach wie vor was von Frank Goes geradeaus, wenn er geradeaus geht. Falls, wenn er geradeaus gehen kann. Manchmal geht er ja auch ganz woanders hin. Ja. Oder es geht was anderes geradeaus. Ja, ja. Genau. Das Bier zum Beispiel. Das wäre eine Katastrophe. Jetzt, wo ich es wieder trinken darf. Ja. Gar nicht. Geht gar nicht, das ist auch schon. Frank, geht gar nicht. Oh. Er lässt einen gehen. Also der lässt sich gehen. Mit dem FGG habe ich FGG, auch schon ja. lang oft viel ja. überlegt. Ist schöner wie FKK. Das so würde auch für viele machen. Schwierig werden mit der Auflösung. Geht Köln. Ja. Genau. Das lösen wir jetzt nicht weiter auf. So, ja, genau. Wir schauen mal, was Klaus und ich vielleicht mal noch gemeinsam machen. Ja. Am liebsten täten wir miteinander musikantifizieren. Musikantifizieren, genau. Ja, das werden wir machen. Und da könnten natürlich auch irgendwelche Reiseberichte mal bei hinten runterfallen. Die wir ja. Oh, da gibt es so eine Halle in Gummersbach. Ich glaube, ja. die ist ganz cool. Die hat auch einen geilen Backstage-Bereich ja. mit warmen Peterskölsch. Ich wollte sagen, tolles Bier. Da, wo die Damenschlüppe ankommen, ja. Und dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir noch ein Treffen der Generationen hin. Ja, das wäre auch mal gut. Das meint jetzt also nicht nur unsere Geschwister, sondern auch vielleicht den ein oder anderen Vorfahren, der durchaus in der Lage ist, in Mikrofone zu sprechen, die sind. Oder die Nachfahren. Oder die Nachfahrenden. Oder die Nachkommenschaft, hat mal jemand gesagt. Genau. Ja, das wissen wir alles noch nicht. Das werden wir alles sehen. Jo. Wir halten euch auf dem Laufenden hier in eurem ZDF. Nee, ist ja gar nicht ZDF. Pott-WG. In ihrer Pott-WG. Genau, das ist schön, genau. Hier oben Kanal. Ja. Und damit sind wir eigentlich durch, ne? In diesem Sinne. Ja. Outro. Können wir auch Outro spielen? Wir können bestimmt auch ein Outro spielen. Das ist jetzt auch noch ein E. Die oberste Seite ist immer ein E. Alles klar. Dreh sie um, dann ist es die unterste. Bis denn. E ist ganz wichtig. Und der war gut, Christian. 1, 2, 3, 4.